Das Niedrigschiffsvorbereitungskomitee, die Südliche Federgruppe und das Auslandsvorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel veröffentlichten eine gemeinsame Mitteilung mit folgendem Wortlaut. Gemeinsame Mitteilung. Vom 11. bis zum 12. August fand in der chinesischen Stadt Shenyang eine Sachkundigenversammlung von dem Niedrigen Vorbereitungskomitee, der Südlichen Federgruppe und dem Auslandsvorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel statt. Hier wurden offen und aufrichtig über die vom Norden vorgeschlagene aktuelle Aktionsrichtung für die Zustandebringung des gesamtnationalen großen Einheitstreffens und der gemeinsamen Konferenz als dessen höchste Form und auch unter anderem über die gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas, über die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Nord und Süd sowie über die Einheitszusammenkunft aller Kreise und Schichten diskutiert. Die Teilnehmer der Versammlung kamen zur gleichen Erkenntnis, dass die gemeinsame Konferenz, die eigentlich in diesem Jahr anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas stattfinden sollte, zwar leider wegen der Störmanöver der wiedervereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland nicht zustande gekommen sei, aber die optimale Methode für den Schutz des Friedens und der Sicherheit der koreanischen Halbinsel, für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und für die Eröffnung eines neuen Weges zur koreanischen Einheit sowie ein Vorschlag von großer historischer Bedeutung darstelle. Auf der Versammlung kann man überein, sich aktuell im Norden, Süden und Ausland für die Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz aktiv zu bemühen und ein gesamtnationales gemeinsames Vorbereitungskomitee zu bilden, sobald im Süden ein Vorbereitungskomitee gegründet wird. Es wurde auch beschlossen, die Aktivitäten für die Realisierung der gemeinsamen Konferenz entsprechend der Realität in bunten Formen und Methoden durchzuführen. Die Delegationen vom Norden, Süden und Ausland, die an der Versammlung teilnahmen, bekundeten viel Besorgnis und Bedauern darüber, dass die gemeinsame Konferenz, die gemeinsame Veranstaltung der Nation zum 15. August und das Fußballspiel der Arbeiter des Nordens und Südens für die Wiedervereinigung wegen Ablehnung durch die südkoreanischen Behörden nicht zustande gekommen sind und entschlossen sich zur mutigen Aktion für die Normalisierung des Kontaktes und Verkehrs der Koreaner vom Norden, Süden und Ausland. Die Koreaner vom Norden, Süden und Ausland fassten einen Beschluss, nachdem sie künftig enger in Verbindung bleiben und beraten und alle Fragen zur allseitigen Verwirklichung des Vereinigungstreffens und Kontaktes, darunter der gemeinsamen Konferenz, dem Streben und der Erfordernis der Landsleute entsprechend, aufrichtig besprechen und voranbringen. Das Niedrigschiffsvorbereitungskomitee, Vorbereitungskomitee, die Südliche Federgruppe und das Auslandsvorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Shenyang, China, den 12. August 2016.